Hi, hi, hi, hi, good morning. Hallo und guten Morgen. Let's continue with verse 3 in chapter 1 of Philippians. Lass uns mit Vers 3 von Philipper 1 weitermachen. So, look what he says. Also, schau, was er sagt. My prayers for you are full of praise to God. I like that a lot. Meine Gebete für euch sind voll des Lobes für Gott. As I give thanks to him for you with great joy. Das mag ich wirklich sehr. Während ich ihm mit großer Freude für euch danke. Look, isn't it wonderful when an apostle who actually was very, very powerful used in the church. Ist es nicht wunderbar, dass ein Apostel, der in dieser Gemeinde sehr kraftvoll gebraucht wurde, if he can actually say that, hey guys, we're going to pray for you, there's just thanksgiving flowing out of my heart. Sagen kann, hey, wenn ich für euch bete, kommt nichts als Dankbarkeit aus meinem Herzen. Because with great joy, I'm so thankful for our union. Denn mit großer Freude bin ich so dankbar für unsere Verbindung. Do you know, I think this is supposed to be the normal Christian life. Ich glaube, das sollte das normale Christenleben sein. When we pray for our brothers and sisters, we are supposed to give thanks with great joy. Wenn wir für unsere Brüder und Schwestern beten, sollten wir mit großer Freude danken. But a lot of people pray for their brothers and sisters and there is more complaining, sadness, trying to convince God to fix their life than thanksgiving. Aber viele Gebete für Geschwister sind eher voll von Traurigkeit, Beschwerden, dem Versuch, Gott davon zu überzeugen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, statt voll von Danksagung. But Paul had a deep gratitude for his connection with that church. Paulus hatte eine tiefe Dankbarkeit für die Verbindung mit dieser Gemeinde. Look, he's not only grateful for the union. Schau, er ist nicht nur dankbar für die Verbindung. But in verse 5 he said, and our enduring partnership that began the first time I presented the gospel to you. Sondern in Vers 5 sagt er, und unsere anhaltende Partnerschaft, die anfing, als ich euch zum ersten Mal das Evangelium aufzeigte. So the very first time when Paul actually preached the gospel to these people. Das erste Mal, als Paulus diesen Leuten das Evangelium predigte. What happened there is what I like to call a divine connection. Passierte dort eine, wie ich es nenne, göttliche Verbindung. But look what he says. Doch schau, was er sagt. He said that this divine connection started the first time we met and it's still is enduring until today. Er sagt, dass diese göttliche Verbindung begann, als sie sich das erste Mal trafen und immer noch anhält. You know, in my whole Christian life, I've been very, very closely paying attention to divine connections. In meinem eigenen Leben habe ich immer sehr auf göttliche Verbindungen geachtet. Whenever I sense there is a divine connection, I do everything to make sure they endure. Immer wenn ich verspüre, dass etwas eine göttliche Verbindung ist, setze ich alles daran, dass sie Bestand hat. You know, and sometimes they don't endure because other people don't want them to endure. Manchmal bleiben sie nicht bestehen, weil die anderen es nicht möchten. But for me, I will go to any length to make sure that the divine partnership, that's a divine connection, will also last. Aber von meiner Seite aus werde ich alles dafür tun, dass eine göttliche Partnerschaft oder Verbindung auch anhält. And I believe that's how the kingdom is supposed to be. Und ich glaube, so sollte das Königreich sein. Now I understand that it's not always like this, but it's supposed to be like this. Ich verstehe, dass es nicht immer so ist, aber so sollte es sein. I also understand that there are different seasons in life that sometimes God takes people to different areas, different nations, different walks of life. Mir ist auch klar, dass es verschiedene Zeiten im Leben gibt, in denen Gott Menschen manchmal unterschiedliche Lebenswege führt, sei es in verschiedene Gebiete oder Nationen. But that doesn't mean that the divine partnership is supposed to be ending. Das bedeutet aber nicht, dass eine göttliche Partnerschaft enden sollte. Because Paul was not at the same geographic location as they were. Yet he was still thankful for the enduring partnership. Paulus war auch nicht am selben geografischen Ort und trotzdem war er dankbar für ihre anhaltende Partnerschaft. You see, this also expresses the heart of the kingdom, which is built on relationships. Das drückt auch wieder das Herz des Königreichs aus, welches auf Beziehungen aufbaut. Think about it. Überleg mal. The kingdom of God is all relationship with God through Jesus Christ. Im Reich Gottes geht es immer um die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. It's called the new covenant. Auch neuer Bund genannt. And relationship with one another also through the work of Jesus Christ. Und um Beziehung zueinander auch durch das Werk von Jesus Christus. So we should always ask ourselves, is this a divine joining or is this just people I like to be together with? Wir sollten uns also immer wieder die Frage stellen, ist das eine göttliche Verknüpfung oder sind es nur Menschen, mit denen ich gern zusammen bin? So Paul told the Corinthians that God is the one who places the members in the body. It's not people choose or people make it happen. Paulus sagte zu den Korinthern, dass Gott die Glieder im Leibe zusammenstellt und sich die Leute das nicht aussuchen oder es selbst bewirken. And if God makes these divine joinings, this divine partnership, they're supposed to endure, even be a geographically different place. Wenn nun Gott diese göttlichen Verbindungen und Partnerschaften bewirkt, dann sollen sie Bestand haben, auch wenn man sich an unterschiedlichen geografischen Orten befindet. And that's what Paul expressed his gratefulness for. Dafür drückt Paulus seine Dankbarkeit aus. Look what he says in verse 6. Schau, was in Vers 6 sagt. I pray with great faith for you. Ich bete mit großem Glauben für euch. We could talk a long time just about that statement. Über diesen einen Satz könnten wir sehr lange reden. You know, I know that the Passion tries to paint a beautiful, like just a artistic picture of the Word of God. Ich weiß, dass die Passion versucht, ein kunstvolles Bild des Wortes Gottes zu zeichnen. But for sure, Paul was a man who always and only prayed with great faith. Aber mit Sicherheit war Paulus ein Mann, der immer in großem Glauben betete. You know, I remember when I did some teaching about that most Christians sin more while they pray than on any other occasion. That caused a lot of stir. Ich erinnere mich daran, wie es für viel Wirbel sorgte, als ich predigte, dass viele Christen mehr sündigen, während sie beten, als sonst irgendwann. But think about it. Also überleg mal. Romans 14, verse 23 says, everything that is not of sin, not of faith, is sin. Römer 14, Vers 23 sagt, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Everything. Alles. So if we don't pray in true and sincere faith, it's sin. Wenn wir also nicht in wahrem, aufrichtigem Glauben beten, ist es Sünde. So think about it. Denk darüber nach. So before we just try to make any kind of prayers, we should check our hearts, are we actually praying in true faith? Bevor wir also irgendwelche Gebete sprechen, sollten wir unser Herz prüfen, ob wir wirklich in wahrem Glauben beten. And faith, of course, is the evidence of things you don't see. Und Glaube ist natürlich die Sicherheit dessen, was man nicht sieht. I think we pay not enough attention to the matter of faith and pay too much attention to the matter of prayer. Ich denke, wir schenken dem Thema Glauben zu wenig Beachtung und dem Thema Gebet zu viel. How many people pray, and nothing happens, and then they wonder why. Wie viele Leute beten und nichts passiert und dann fragen sie sich warum. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? If there is not the assurance of great faith in my heart, I will not open my mouth in prayer. Wenn ich keine große Glaubensgewissheit in meinem Herzen habe, werde ich meinen Mund nicht öffnen, um zu beten. It's better to fix your heart first. Es ist besser, sein Herz zuerst in Ordnung zu bringen. Pray with faith. Bete mit Glauben. We have to continue about this subject next time. Wir müssen nächstes Mal mit diesem Thema weitermachen.